Deutschlandfunk. Kommentar. Viel Besuch hat der rechtspopulistische brasilianische Präsident Bolsonaro in den ersten 4 Monaten seiner Amtszeit noch nicht bekommen. Jedenfalls nicht aus Europa. Heiko Maas wagt sich nun als erster EU-Außenminister nach Brasilia und wirbt dort für seine Allianz der Multilateralisten. Klaus Remme kommentiert. Wir müssen kämpfen und dafür brauchen wir Verbündete. Mit diesem Satz hat Heiko Maas Sinn und Zweck seiner Lateinamerika-Reise erklärt. Der Bundesaußenminister steht noch immer unter dem Eindruck seiner Erfahrung im UN-Sicherheitsrat in der vergangenen Woche, als Deutschland seine Resolution nicht nur gegen Vorbehalte aus Moskau und Peking verteidigen musste, sondern auch durch die Amerikaner zu Kompromissen gezwungen wurde, ohne die die Resolution zu sexueller Gewalt gegen Frauen in Konflikten gescheitert wäre. Wenn Maas jetzt auf seiner Suche nach Verbündeten in Lateinamerika in Brasilia bei Jair Bolsonaro beginnt, dann wirkt das wie ein Treppenwitz. Wenn es irgendein gewähltes Staatsoberhaupt gibt, das für alles steht, was Heiko Maas nicht will, dann ist es Jair Bolsonaro. Homophob, frauenfeindlich, rechtsextrem, ein Gegner im Kampf gegen den Klimaschutz, ein Präsident, für den rechtsstaatliche Normen Spielmasse sind. Heiko Maas ist der erste EU-Außenminister, der den neuen brasilianischen Präsidenten trifft. Noch klammert er sich an die Hoffnung, Bolsonaro werde nach dem Wahlkampf im Amt pragmatisch vorgehen. Noch ist Brasilien ja nicht aus dem Klimaschutzabkommen ausgetreten. Man suche Opt-out-Möglichkeiten für Brasilien, hieß es heute. Auch wenn der Wert strategischer Partnerschaft beschworen wurde, noch immer bleibt wahrscheinlich, das, was Heiko Maas sucht, wird er in Brasilia momentan nicht finden. Andererseits gilt für ihn, was auch für seine Amtsvorgänger galt, man kann sich nicht jeden Tag und ausschließlich mit dem Außenminister von Luxemburg treffen, nur weil man sich mit dem so hervorragend versteht. Brasilien und Kolumbien sind als wirtschaftliche Schwergewichte in Lateinamerika zu wichtig, als dass man sie den Chinesen allein überlassen könnte. In Afrika zeigt sich, wie Peking mit Milliardeninvestitionen politische Abhängigkeiten schafft. Noch rechnen sich die Europäer Chancen aus, diesen Trend in Lateinamerika wenigstens bremsen zu können. Ein Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur könnte in diesem Punkt substanziell wirken, doch wie immer sind die Dinge kompliziert. Die Brasilianer fürchten deutsche Autoexporte, die Franzosen wollen ihren Agrarmarkt schützen. Dazu kommen Wahlkämpfe, erst in Brasilien, bald in Argentinien, die einen Verhandlungsabschluss aufhalten. Für Ende Mai hat Berlin eine große Lateinamerika-Konferenz geplant. Ob der brasilianische Außenminister kommt, blieb heute unklar. Auch die Fortsetzung der Regierungskonsultationen ist offen. Was das deutsch-brasilianische Verhältnis angeht, gilt Beziehungsstatus kompliziert.